manchmal schau ich dich an und dann denke ich daran, dass ein Tag kommt, an dem ich von dir geh. Und dann wird's mir so schwer, als wenn's schon heute wär. Häng scheiden, scheiden tut's so weh. Sage ich zu dir, dass ich immer im Leben zu dir steh. Und dann lächelst du leis und sagst ganz still, ich weiß, denn scheiden, scheiden tut so weh. Scheiden, scheiden tut so weh. Heut noch glaub ich daran, dass uns zwei nichts trennen kann.